ARD Radio Festival 2015. Nachtmix. Roderich Fabian heißt die Hörer von Bayern 2 und des ARD Radio Festivals willkommen zu einer knappen Stunde mit Musik von Jerry Garcia. Anlass ist der heutige 20. Todestag des Grateful Dead-Gitarristen, dessen umfangreiches Oeuvre mit dem ersten Album der Band 1967 eröffnet wurde. Garcia schrieb nur einen Song allein für diese Platte, Cream Puff War. Ein für die späteren Grateful Dead eher untypischer Song, aber die Band musste ihren Stil 1967 erst noch finden. Jerome Garcia, als Sohn eines spanischstämmigen Barbesitzers und einer kalifornischen Mutter, 1942 in San Francisco geboren, hatte schon als Kind unter Anleitung des Großvaters Gitarre spielen erlernt und spielte schon seit der Highschool in Bluegrass- und Rock'n'Roll-Bands. Nach einer kurzen Zwangsvisite bei der Army lernte Garcia in den frühen 60s nach und nach den Texter Robert Hunter, den Bassisten Phil Lesh, den Gitarristen Bob Weir und den Keyboarder Pigpen kennen. Im Zentrum der Counterculture und Hippie-Bewegung lebend, wurde aus den Grateful Dead neben den befreundeten Jefferson Airplane schnell ein Aushängeschild der neuen Szene. Und als begnadeter Gitarrist und Sänger wurde Jerry Garcia auch bald das Gesicht der Grateful Dead. Auch wenn er immer wieder betonte, dass es in diesem Kollektiv keinen Bandleader gäbe. Hören wir einen nun schon klassischen Song der Dead aus Auxo Moxoa, dem dritten Album der Band, erschien 1969. China Cat Sunflower. Thank you. Anfang der 70er waren die Grateful Dead weltberühmt, allerdings weniger für ihre Platten als für ihre ausufernden Live-Auftritte, wo einzelne Tracks gerne mal auf 20 Minuten Länge ausgedehnt wurden. Doch um auch mal eine größere Wirkung auf den Plattenmarkt zu erzielen, erinnerte sich Jerry Garcia an seine Roots als Country- und Bluegrass-Musiker und schrieb mit seinem Dauerpartner, dem Textdichter Robert Hunter, eine Reihe von kurzen, einfach arrangierten Songs, die 1970 auf zwei Alben veröffentlicht wurden. Das erste hieß Working Man's Dead, ein Titel, den man als Aufbruch in die Zugänglichkeit lesen kann. Well, the first days are the hardest days, don't you worry. Looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. Whoa, oh, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends. Better take my advice. Know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know. Will you come with me? Goddamn, will I declare? Have you seen the light? Their walls are built of cannonballs. Their motto is, don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone. He's come to take his children home. Story the crow told me, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know. In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you, call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along or go alone. He's come to take his children home. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Unüberhörbar ein Touch von Crosby, Stills und Nash, die zu dieser Zeit gerade das Größte in der amerikanischen Musikszene waren. Uncle John's Band von Garcia und Hunter. Noch im gleichen Jahr erscheint dann das zweite Album, das in diesem Stil gehalten ist und das für viele das Beste der Grateful Dead überhaupt ist. American Beauty. Der Titel ist völlig unironisch zu verstehen, ist eher ein früher ökologischer Appell, diese Schönheit zu erhalten. Jerry Garcia schreibt für das Album dann auch eine seiner größten Hippie-Hymnen, das in einem kollektiven Chor endet. Rattle. If my words did glow with the gold of sunshine and my tunes were played on the harp of the strung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know. Don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed, nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again, let it be known. There is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. When there is no pebble tossed, no wind to blow, you who choose to lead must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da. Mit Songs wie diesen starten die Grateful Dead in die 70er. Gleichzeitig aber wird weiterhin ein Riesenpensum an Konzerten absolviert, wo wieder der psychedelische Impro-Rock regiert. Jerry Garcia ist zu dieser Zeit in seiner kreativsten Phase. Als 1971 John Dawson, ein ehemaliger Mitmusiker aus den Bluegrass-Zeiten, Garcia fragt, ob er nicht in einer Country-Rock-Band mitspielen will, da ist der Rockstar nicht abgeneigt. Und so entstehen die New Riders of the Purple Sage, nicht zufällig in der Ära, als Gram Parsons und die Byrds, die in den 60s noch als reaktionär verschriene Country-Musik, wieder zu Hippie-Ehren kommen lassen. Alle Songs auf dem ersten Album der Band schreibt allerdings Dawson. Jerry Garcia ist nur am Banjo und der Laptop-Steel-Gitarre zu hören. I don't know you. You've been really on my mind. I don't know. Sit beside me. I'm not sure if you're still there. Come sit beside me. I'm not sure if you're still there. Well, the old man in the sky knows what I'm saying. I couldn't tell you a lie. Believe we've been playing a game. 'Cause I don't know. Die New Riders of the Purple Sage, die Jerry Garcia allerdings nach dem ersten Album schon wieder verlässt, um sich seinen vielen anderen Aufgaben zu widmen. Dazu zählt auch sein erstes wirkliches Soloalbum Garcia, das 1972 erscheint. Der Gitarrist ist keineswegs im Streit mit den anderen Musikern der Dead. Man will vielmehr den Katalog des neu gegründeten Labels Grateful Dead Records rasch erweitern. Auf Garcia spielt Jerry tatsächlich fast alles selbst, nur der Dead-Drummer Bill Kreutzmann und der treue Texter Robert Hunter sind mit an Bord. Chivalry. When they come to take you down, when they bring that wagon round, when they come to call on you and drag your poor body down. Just one thing I ask of you. It's just one thing for me. Please forget you knew my name, my darling, Sugary. Shake it, shake it, Sugary. Just don't tell them that you. We'll be right back. to stand out in the pouring rain. One last voice is calling you, and I guess it's time you go. Just one thing I ask of you, it's just one thing for me. Please forget you knew my name, my darling Sugaree. Shake it, shake it, Sugaree. Just don't tell them that you Sugaree, ein Track, der später oft auch in der Setlist von Grateful Dead Konzerten auftauchen wird. Sie hören das ARD Radio Festival mit einem Bayern 2 Nachtmix über Jerry Garcia, der vor genau 20 Jahren gestorben ist. Wir sind mittendrin in den diversen Solo-Eskapaden des Gitarristen, zu denen auch diverse Konzerte mit Merle Saunders gehören. Der afroamerikanische Keyboarder gehörte schon in den 60s zum weiteren Freundeskreis Garcias. Drei Live-Alben entstehen ab 1973 und Garcia klingt dank Saunders hier funky wie nie zuvor. Wir hören die Bob Dylan-Nummer Positively 4th Street aus dem ersten der Saunders-Garcia-Alben. Say you want my friend. When I was down, you just stood there grinning. You got a lot of nerve to say you got a helping hand. Like that. You're so reason why you talk behind my back. I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I Jerry Garcia an der Seite von Merle Saunders, der später die Band Legion of Mary gründen wird, in der Garcia weitere Gastauftritte hat. Ein weiterer musikalischer Freund ist der Bluegrass-Mandolinenspieler David Grisman, den Garcia ebenfalls schon seit den 60s kennt. Mit dem ebenfalls renommierten Gitarristen Peter Rowan und dem Fiddler Vassar Clemens, einer Nashville-Legende, gründen sie die Bluegrass-Supergroup Old and in the Way. Nebenbei bemerkt, bester Bandname aller Zeiten. 1975 erscheint das vorerst einzige Album und gilt bis heute und völlig zu Recht als ein Bluegrass-Werk allererster Kajüte. Wir hören Peter Rowans Midnight Moonlight. Jerry Garcia spielt Banjo. Moonlight in the midnight, in the Mit Old and in the Way beschließen wir Jerry Garcias Solo-Eskapaden und kommen zurück zu seiner Hauptband, den Grateful Dead. Die gehören 1975 zur virtuosen Oberliga des Musikgeschäfts, verändern ihren Sound nur sehr subtil, aber immer im Stile des jeweiligen Zeitgeistes. Auf dem Album Blues for Allah ist folgender Garcia Hunter Song zu finden, der der Band eine neue Richtung weist, in die der Funkiness. Franklin's Tower. Looked from your mother's face. Wildflower seed in the sand and stone. May the four winds blow you safely home. Roll away the dew. Roll away the dew. Roll away the dew. Roll away. Nach dem Blues for Allah-Album beginnen schwierige Zeiten für The Grateful Dead. Drogenbedingt sterben diverse Mitglieder und Ex-Mitglieder und auch Garcia ist gezeichnet vom jahrelangen Gebrauch von Heroin und Kokain. Obendrein, auch wenn die Band immer noch eine verlässliche Fanbase hat, ist der Sound der Dead ab Ende der 70er nicht mehr so gefragt. Neue Wellen wie Punk, Disco, New Wave und Elektropop lassen die Grateful Dead ganz schön alt aussehen. Jerry Garcia entschließt sich erst 1986 zu einer radikalen Entziehung und schafft es auch, clean zu werden. Derartig runderneuert nimmt er mit den Dead das Album In the Dark auf, das ein Überraschungserfolg wird und sogar den einzigen Top-10-Hit in der Geschichte der Band enthält. Touch of Grey. It's a lesson to me. Die Grateful Dead auf ihrem letzten Höhenflug, der noch bis in die frühen 90er Jahre anhalten soll. Inzwischen hat Garcia allerdings stark an Gewicht zugelegt und auch andere ungesunde Gewohnheiten haben sich wieder eingestellt. 1990 erscheint das letzte Album der Band. Auf den danach folgenden Touren zeigt sich Garcia oft unkonzentriert und angeschlagen. Im Juli 95 weist er sich selbst in die berühmte Betty Ford Reha Klinik ein. Zu spät. Jerry Garcia stirbt am 9. August 1995 an den Folgen einer Herzattacke in der Klinik. Vor genau 20 Jahren. 25.000 Leute nehmen an der Beerdigung im Golden Gate Park in San Francisco, seiner Heimatstadt, teil. Bis heute ist Jerry Garcia eine Ikone der Hippie-Musik geblieben. Kein Jahr vergeht, wo sein friedlich bebrilltes Gesicht nicht vom Cover eines Retro-Magazines grinst. Roderich Fabian verabschiedet sich mit Deal vom 91er Live-Album der Jerry Garcia Band und wünscht noch einen friedlichen Abend. Servus.